Schnabel, der als Junge von zu Hause weglief, um zur See zu gehen, die als junger Mann die Weltmeere befahren und später oft darüber geschrieben hat, war in den Jahren nach 1945 zunächst Chefdramaturg, später Intendant des NWDR, des Nordwestdeutschen Rundfunks. 1955 rief er das dritte Programm im Hörfunk ins Leben, zunächst als reines Kulturabendprogramm, später ging daraus NDR 3 hervor. Auch in den Jahren, in denen er offizielle Ämter innehatte, hat er eine Vielzahl von Sendungen, vor allem Hörspiele und Features, geschrieben. Über Seeschriftsteller wie Joseph Conrad und Herman Melville. Er hat Melvilles Moby Dick für den Funk bearbeitet. Er ist aber auch immer wieder selber in entlegene Zonen der Welt gereist und hat darüber Sendungen geschrieben. Über Island und den Kongo zum Beispiel. Er ist um die Welt gereist und schrieb darüber das Feature Interview mit einem Stern. Aber er beschäftigte sich auch mit der jüngeren deutschen Geschichte, etwa in dem Feature Der 29. Januar und Anne Frank, Spur eines Kindes. 1956 erschien sein wahrscheinlich bekanntestes Buch, der Odysseus-Roman Der sechste Gesang. Zuweilen schien es, als stünde Schnabel vor einer bedeutenden literarischen Karriere. Aber der Rundfunk und vor allem das Feature ließen ihn nicht los. So kommt es, dass seine literarische Arbeit, geschrieben für das akustische Medium, in der literarischen Welt unsichtbar und damit auch fast unbekannt geblieben ist. Alfred Andersch hat Schnabel einmal als Geheimschreiber bezeichnet und er fuhr fort: Ihr schreibt für Hörer, nicht für Leser, und das gilt nicht. Es ist absurd, eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit, aber aufgrund irgendeiner geheimen Abmachung gilt in unserem Literaturbetrieb der zum Hören geschriebene Text nicht. Das aufs Radiowerk gelöste Ticket verschafft keinen Eintritt ins Literaturtheater. So Andersch über den Geheimschreiber Schnabel. Halb entmutigt, durch die Resonanzlosigkeit fast verzweifelnd, hat Schnabel dennoch weiter seine Features geschrieben und sie wurden in seiner späten Zeit mit ihrer andeutenden, aussparenden Technik noch kunstvoller und auch doppelbödiger. Andersch hat sie musikalische Suiten genannt, Partituren, die gedruckt nur eine ferne Ahnung von dem vermitteln, was sie ausgestrahlt ausstrahlen. Und diesen späten Arbeiten muss man auch das Feature zurechnen, das Sie heute Abend hören können. Gullivers Reise zu den Gleichgroßen. Also, Freunde, ich will euch einen getreuen Bericht von meiner Reise geben. Und dabei weniger den Schmuck der Rede als die Wahrheit in Obacht nehmen. Gewiss könnte ich, wie viele andere es tun, auch mit Lügen Staunen zu erregen suchen. Aber es ist nicht meine Absicht, euch zu unterhalten, sondern zu unterrichten. Daher ziehe ich es vor, Tatsachen mitzuteilen, und zwar in gerader Art. Unsereins, die wir ferne Länder bereist haben, welche von Briten und anderem Publikum selten besucht werden, hätte es gewiss leicht, von Land- und Seeungeheuern zu fabulieren. Aber ich will euch einsichtiger machen, klüger, nicht dümmer. Und so als ein Schriftsteller vor euch stehen, an dem die Sippschaft der Schnüffler, Besserwisser und Rezensenten keine Blöße finden soll. Ich rede die Wahrheit, wenngleich ohne Gelehrsamkeit und Genie. Ich rede die reine Wahrheit. Die Verständigen unter euch werden sie fabelhaft genug finden. Aus Gullivers Reisen von Jonathan Swift, herausgegeben zur Belustigung von Staatsmännern und Hausmägden, wie der Drucker bei der Anzeige bekannt gab, im Jahre 1726 zu Dublin in Irland. Die vier Farbendrucke, die wir Ihnen heute vorlegen werden, könnten aus ähnlicher Zeit stammen und gut und gerne von einer fünften Reise Gullivers. Sie sind in der Technik alter Guckgastenbilder gehalten, also einfach im Strich, in den Farben klar und ohne Nuancen. Und die Landschaften, die Sie beschreiben, haben, wie Gullivers Ansichten von Lilliput, etwas von einer Spielzeugwelt an sich. Nicht die Heiterkeit, vielmehr das Einleuchtende und Modellhafte der Spielzeugwelt. Trotzdem stammen Sie nicht von der Hand eines Manieristen. Ihr Urheber versichert uns, dass es vielmehr an der Insel selber liege, die er besucht habe. In ihrer Übersichtlichkeit und Isolation neigten Inseln sowieso zum Exemplarischen und wirkten leicht wie Warenmuster der Wirklichkeit. Diese eine aber treibe es, was das betrifft, bis an den Rand der Parodie. Die Natur, berichtet unser Mann, sei ihm dort wie ein botanischer Garten vorgekommen, durchbrochen freilich von Mond- oder Albtraumgebirgen. Die Bevölkerung wie eine fremde Spezies von höchstem Alter oder größter Jugend, sodass sich die Dämpfungen, die die Erfahrung einschiebt, zwischen Aktion und Reaktion etwa, oder zwischen die reine Sanftmut und die reine Grausamkeit, verbraucht hätten oder noch gar nicht ausgebildet. Das Leben dieser Leute habe auf ihn gewirkt wie ein Blick in ein Aquarium voll schwebenden Zierats und Mimikry. Und die Geschichte dieses Lebens und Landes höre sich geradezu an wie der große Plötz in einer Fassung für Bänkelsänger. Da sei alles vorgekommen, was etwa auch Europa gemacht und ausgemacht habe, alle Größe und jede Niedrigkeit. Nur hätten eben der Historie hier nicht 3 oder 4 Jahrtausende, sondern ganze 180 Jahre zur Verfügung gestanden, sodass ihm ihre Erzählung wie eine Slapstick-Komödie vorgekommen sei, verfremdet durch schnellere Gangart. Die Geschichte der Menschheit von Charlie Chaplin verfilmt. Und nur die Opfer seien Wirklichkeit. Alles in allem, summiert unser Reisender, habe er sich auf Schritt und Tritt wie Gulliver gefühlt. Gulliver in Lilliput und Brobdingnag, in Laputa und unter Heunems und Jehus zugleich. Nur seien die Leute eben nicht sehr viel kleiner oder sehr viel größer oder völlig anders gewesen als er, was Gulliver seinerzeit die Selbstbehauptung doch erleichtert habe. Er habe sich vielmehr unter Gleichen und Gleichgroßen befunden, wodurch sein Besuch bei ihnen zu einer Art Reise ins eigene Gewissen geworden sei. Soweit unser Zeuge. Wir referieren hier und überlassen das Urteil Ihnen. Die Ansichten, die er mitgebracht hat, sind jedenfalls ganz als Anhalt für die eigene Stellungnahme gedacht. Das erste Blatt heißt »Interieur am Karfreitagmorgen«. Blaue und graue Töne herrschen vor. Das Blau der Nacht und das Grau vor Taganbruch. Seit 10 Minuten wieder dieses Geschrei. Dabei ist noch nicht einmal 5:30. Er sitzt auf dem Baum vor dem Fenster und denunziert die Welt. Ein unerhörtes Gezeter, Truthahnschreie, dann wieder Worte wie von Menschen. Aber im Augenblick, wo man denkt, jetzt gleich verstehst du ihn, fährt wieder der Truthahn dazwischen mit seiner Unflätigkeit, die am Ende jedes Mal umkippt in eine Art von Affengelächter. Halb heimlich, trotzdem genau gezielt und dadurch blamabel für einen, der zuhört. Das fängt vor Sonnenaufgang an und geht bis Sonnenuntergang, mit Pausen natürlich. Aber sicher ist man den ganzen Tag nicht. Und ich habe eine Woche lang nach ihm gesucht. Ein Kakadu, dachte ich, oder irgendeine andere Papageienart. Aber als ich ihn endlich entdeckte, war es ein kleiner Rabe, eine ganz gewöhnliche Dohle. Sie sitzt im zart fächernden Geäst des großen Flamboyanbaumes vor meinem Fenster, fliegt, scheint's nie weit weg und kehrt immer auf denselben Ast zurück mit neuen Nachrichten. Eine Dohle, die einen Papagei nachmacht, der Nachmacher eines Nachmachers. Dr. Duvalier sollte ihn zu seinem Wappenvogel machen. Es gibt eine ganze Menge Dohlen hier, aber schlimmer als diese treibt es keine. Ich weiß wohl, dass man Dohlen das Sprechen beibringen kann. Sie sind große Kopisten. Aber ich habe mir erzählen lassen, dass sie oben im Gebirge, wo Papageien nicht hinkommen, wieder ganz normal werden und höchstens einmal einen Baumfrosch äffen oder eine Zikade. Die eine im Hotelgarten hier mitten in Port-au-Prince nimmt es mit der ganzen Stadt auf. Ich höre immer mehr aus ihrem Gezeter heraus, die Autohörner von der Avenue des Salines, das Geschwätz der Gemüseweiber vom Eisenmarkt, die blärrenden Trompeten der Wache vor dem Präsidentenpalais, aber auch alles, was getuschelt wird hinter der Hand. Und lauter als das liegt einem hier nichts in den Ohren. Der ältliche Hausbursche im Hotel, der lautlos durch die Korridore weht und nach schmutzigen Schuhen sucht, hat mir mit seiner mutlosen Stimme gesagt, ich solle die Balkontür nicht immer offen stehen lassen. Die Dole, sein Aufpasser von den Tonton Macoute. Die Idee ist nicht schlecht. Sie sieht wirklich aus wie einer von den Geheimpolizisten mit ihrer Mimikrie aus dunklem Anzug und schwarzer Sonnenbrille. Und sie bleibt unbehelligt, genau wie die Tonton, weil keiner hier ein Gewehr hat, sie herunterzuholen. Mit einem Steinwurf ist sie nicht zu erreichen. Sie rührt sich nicht einmal, wenn es neben ihr durchs Laub fetzt. 5:30 also. Aus dem Schlafen wird nichts mehr. Wenn ich die Augen offen halte, höre ich die Dole, und wenn ich sie zumache, höre ich die Marktweiber und die Autos und den schlampigen Trompeter und das Affengeplärr und das Getuschel in der Stimme der Dole. Dabei war ich die ganze Nacht unterwegs. Er war wirklich die Nacht über unterwegs gewesen, wenn man diesem ersten Guckkastenbild glauben darf, das er vorlegt. Der syrische Kaufmann hat mich mitgenommen, den ich vorgestern kennengelernt habe. 7 hat er mich abgeholt. Er sagte, es werde eine große Voodoo-Nacht werden. 7 Uhr abends. Man sieht das Auto im Gewühl der Avenue des Salines. An den Markthallen vorbei, am Flugplatz vorbei. Jetzt kommt die Zuckerfabrik und jetzt fängt die Marsch an. Lastauto hinter Lastauto. Der Syrer versucht, sie zu überholen. Aber die Chaussee wird immer schlechter und sie kommen nur langsam voran. Die Lastautos sehen wie Weintrauben aus. Die Leute stehen aneinander gepresst. Die Marktfrauen haben nicht einmal Platz für ihr Gepäck. Sie stehen Kopf an Kopf und auf den Köpfen balancieren sie ihre leeren Körbe. Dazwischen Wuschelhaar und schwarze Augen. Die Männer hängen an den Seitenwänden, hocken auf den Kotflügeln. Und die ganze Traube aus Körben und Köpfen schwankt dahin, über Asphalt und Schlaglöcher hinweg, langsam im Schritt. Aber an ein Vorbeikommen ist nicht zu denken. Jedes Mal, wenn der Syrer zum Überholen ansetzt, kommt etwas entgegen. Ein Bauernkarren, eine Rotte singender Kinder, ein Polizist auf dem Fahrrad. Alles fährt ohne Licht, sogar die Hälfte der Lastwagen. Nur, dass alle 200-300 Meter ein Feuer am Straßenrand brennt. Die Zuckerrohrernte ist im Gang und die Bauern verbrennen die ausgepressten Rückstände. Jedes Feuer ist ein Fest. Die Marktfrauen, die keinen Platz auf den Lastwagen gefunden haben und zu Fuß heimgehen müssen, machen bei jedem Halt und schwatzen und klatschen in die Hände. Und welche tanzen. Ein hüpfendes Schattenspiel vor dem hochfahrenden Licht. Stumm alles. Die Lastautos lärmen so laut, dass man die Stimmen, das Händeklatschen nicht hört. Die Chaussee zieht sich von der Stadt über den Fluss hinweg durch die Marsch hin. Eine endlose Prozession aus Zuckerrohrfeuern. Dazwischen der Ameisenzug der klappernden Lastwagen. Sie sind hübsch bemalt. Rot, Grün, Muster, Blumen, Tiere darauf. Jetzt wird ein Gelber vor uns her, mit Paradiesvögeln bemalt. Köpfe, Körbe, Pfauen und Fasanen. Dazwischen der Name. Eine windschiefe Zeile aus Buchstaben, verschnörkelt wie Kapotthüte. Ein bisschen näher, dann sind sie zu lesen. Und die Prozession aus Zuckerrohrfeuern macht eine Kurve nach Westen und kommt an die zweite Brücke, die schmale. Und die Camions staunen sich. Da, Nuage du Pan, heißt der ächzende Blechhaufen ohne Rücklicht mit schiefhängendem Nummernschild. Pfauenwolke. Nicht richtig Französisch, nicht Spanisch. Kreole ist die Sprache der Bauern. Der nächste Camion heißt La Femme et una Mystère. Das geht natürlich weiter als Streetcar named Desire und ist tatsächlich in Fraktur geschrieben. Deutscher als des Knaben Wunderhorn, nur dass die Schrift stumm ist. Der Chauffeur hat den Namen gemalt, aber er kann ihn nicht lesen. Wer weiß, wer ihm die abstruse Vorlage gezeichnet hat. Der Polizist an der Brücke starrt dem Camion nach und will ihn aufschreiben, wegen des baumelnden Nummernschilds. Auch er kann den Namen nicht lesen. Die Weiber, die sich im Verschlag drängen, schwarz glänzender Kopf neben Kopf, sodass der Camion aussieht, als wäre er mit Kaviar beladen, wissen nicht einmal, dass sie gemeint sind. Una Mystère. Kein Mensch in der Marsch kann lesen. Aber Schrift, die nicht gelesen wird, hält ihre Versprechen. Um 11 in der Nacht. Tamtam. Und Regen. Bambustrompeten. Und Regen. Ein Kreuz unterm Baum. Und Regen. Das Tamtam klingt hier weicher als am Kongo. Die Trommelfelle sind schwächer gespannt, die Trompeten haben die Stimmlage von Auerochsen. Klartext lässt sich mit diesen Instrumenten nicht durch die Nacht schicken. Das Signalement meint sich selber. Den Regen gibt's jede Nacht jetzt im April. Tagsüber hängen die Wolken an den Berggipfeln und warten. Vom Kenzkopf bis hinüber zur Sierra Noire. Warten auf das geheime Zeichen von irgendwoher, das jede Nacht kommt. Dann lassen sie los, stürzen die Hänge hinunter und entladen sich über der Stadt und der Marsch. 10, 20 Minuten Sintflut. Manchen Morgen fehlt dann ein Dorf. Die Chaussee bezahlt die Nächte jeden Monat mit 1, 2 Kilometern. Es gießt. Der Dorfplatz ist leer. Die Leute verkrochen sich in ihren Hütten. Auch die Trommler und Trompeter. Durch die Bambuswände dringt schwaches Licht und gedämpftes Tamtam. Auf dem Platz Regen und Finsternis. Nur das sonderbare weiße Muster, das die fette Voodoo-Zauberin und ihr Küster unter dem Baum und dem Kreuz auf die schwarze Tenne gezeichnet haben, phosphoresziert in der Schwärze. Ein Kreuz mehr, hat die Zauberin gesagt, weil morgen Karfreitag ist, sodass das Muster, 5 Schritte groß im Geviert, nun 8 Kreuze enthält und eine Taube, die den Heiligen Geist, einen Pelikan, der die Aufopferung, und ein Dreieck mit einem Stern in der Mitte, das Gottvaters wachendes Auge stellvertreten könnte. Aber dazwischen, zwischen den himmlischen Zeichen, Sklavenpeitschen, der Generalszweispitz des Befreiers Dessalines, Schlangen, die sich umeinander winden, der Dolch der Göttin Erzulie, die Harpune des Lekba Atibon, die Orden des Baron Samstag, die Glocke der Mambo Clemassin, der Fischschwanz der Nixe Sirene. Karfreitag und Senegal also. Himmel und Hölle in eins. Ins schönste Muster verwoben, das die Zauberin gebückt und ächzend in ihrem Fett mit Mehl auf den Tanzplatz gestreut hat. Noch immer Regen. Es hört nicht mehr auf. Und der Phosphorschein mitten im Regen leuchtet heller. Saint-Jacques arm in Arm mit der Schlangengöttin Erzulie. Beider Zeichen scheinen herüber. Der Regenmesser in der Hafenkommandantur in Port-au-Prince hat in den letzten 10 Minuten 6 Zentimeter Niederschlag verzeichnet. Und Saint-Jacques erklärt der Schlangengöttin, dass Tote in den Himmel kommen. Der Gründonnerstag geht vorbei. Und die Schlangengöttin nickt. Aber der Himmel liegt am Senegal. 10 Minuten nach Mitternacht. Licht aus den Hütten, Tamtam und Trompeten und Züge von Menschen, die aus allen Türen hervorquellen. Die Zauberin steht in der Mitte des großen Göttermusters, dessen Phosphorschein beim Auftauchen der ersten Kerosinlampe verblasst ist. Und das Ritual beginnt. Es dauert 3 Stunden und verläuft nach einer unentzifferbaren Dramaturgie. Der Zug der Trommler und Trompeter umkreist unaufhörlich die Zauberin, das ganze Dorf im Gefolge. Männer, Weiber, Kinder tanzen hinter den Musikanten her. Aber das ist auch anders als am Kongo oder unter den Watussis. Es ist eine Art Twist, was die Leute bewegt. Und sie wiegen sich nicht in Ekstase, sondern in einem Traum wie von fernen Ländern. Die fette Zauberin hat eine große Kalabasse mit Wasser gefüllt. Sie bricht Laub und Kräuter hinein, betend in einer weinerlichen Litanei, flehend zu Gott und den Göttern zugleich. Aber zwischen Jesus und der Madonna hat Dr. Duvalier seinen Platz in ihrem Gebet. Le Président a vie, das Banner Haitis, wie er sich nennen lässt. Le Grand Créateur, le Pacificateur, Papa Doc. Zwischendurch greift sich die Alte einen jungen Mann aus der Prozession und streicht ihm mit einem Busch nassen Krauts aus der Kalabasse über die Stirn, reibt ihm den Bizeps ein und fährt ihm fuchtelnd damit in die Hosen. Junge Mädchen legen ihre Hemden ab und die Zauberin wäscht ihnen Brüste und Bauch. Die Jungen rufen ihr faule Witze zu, die Alte bleibt ihnen nichts schuldig. Danach ein Scheiterhaufen, auf dem die Opferkräuter verdampfen. Und etwas anderes, Großes, Rundes. Aber die Zauberin holt es geschwind unter dem Rock hervor und wirft es in die Flammen, und so schnell ist's nicht zu erkennen. Am Ende ein Auftritt von Masken. Gottvater erscheint, die Nixe Sirene an der Seite. Sie treffen auf Lacroix, von anderen Baron Samedi genannt, oder Tonton Macout, den großen Kinderschreck und schwarzen Mann von der Goldküste. Und Mutter Maria lächelt gnädig über die große Brüderschaft, die sich zwischen ihnen entspinnt. 4 Uhr morgens, Heimfahrt. Eine Gespensternacht. Trotzdem, es wird alles erst grausig und abstrus, wenn man es auszusprechen versucht. In Wahrheit war alles, das Tamtam und die Leute, Feuer und Finsternis, selbst der Regen wie ein sonderbarer, sanfter Traum. Ich habe nie schönere Menschen gesehen als die Haitianer. Sie sind von der zarten, feingliedrigen Negerart der Senegalesen, die Mädchen wie Rehe. Das ganze Dorf, Freundlichkeit und freundliches Lachen, selbst die Zauberin bei ihren Geschäften wackelte vor Lachen und Gutmütigkeit in all ihrem Fett. Als der syrische Kaufmann den Wagen anließ, war das Tamtam noch nicht still, aber es war nicht mehr ganz klar zu sehen, ob die Leute im Tanz nicht schon schliefen. Manche hatten sich auf die Erde fallen lassen und tanzten im Liegen weiter, alle 4 von sich gestreckt. Ehe ich ins Auto stieg, stocherte ich noch einmal in der Glut des niedergebrannten Feuers. Da lag es, was die Zauberin hineingeworfen hatte. Ein Schädel, eine menschliche Hirnschale. Wessen Kopf? Die Zuckerrohrfeuer am Straßenrande waren längst ausgegangen, als wir heimfuhren, und die Chaussee zog sich unter den Sternen hin wie eine schwarze, blanke Schlange. Als wir uns Port-au-Prince näherten, überholten wir lange Menschenzüge, die aus den Dörfern kamen, Voodoo-Prozessionen. Sie marschierten ohne jedes Licht, eilig, um am Karfreitagmorgen in der Stadt zu sein. Wir hätten mit geschlossenen Augen fahren können. Die Chaussee nach Port-au-Prince war ein schmaler, bebender Strich aus Geräusch, eine Schneise aus marschierenden Bambustrompeten und Tamtam. Das zweite Blatt aus der Reisemappe unseres Gewährsmanns ist weniger panoramisch als das erste. Auch hier wiegt das Figürliche vor, aber man erkennt einzelne Gesichter. Es ist wieder ein 4-Farbendruck, schwarz, blau, gelb, rot. Vor allem rot diesmal. Die Unterschrift unter der Skizze lautet: Schön wie ein Roman. Es war, als wären wir zum ersten Mal allein. Und es war noch nie so still gewesen. Zum ersten Mal lagen wir in meinem Bett und der Nachmittag verging langsam hinter dem Moskitonetz. Am Ende schliefen wir ein. Und als wir erwachten, war es dunkel geworden. Wir lagen nebeneinander und konnten uns nicht sehen. Ich sagte: Jones hat mir übrigens geschrieben, es tut ihm leid, dass die Polizei sich mit mir befasst hat. Er will die Beziehungen scheint's nicht ganz abreißen lassen. Welche Beziehungen? Fragte Martha. In diesem Augenblick schoss es unten in der Stadt. Eine Salve, dann noch eine und noch eine. Ich sagte, da werden welche umgelegt. Wusstest du es nicht? Sagte Martha. Noch ein Schuss. Ein zweiter danach. Dann nichts. Du wusstest nichts von der Hinrichtung? Fragte Martha. Kein Wort. Petit Pierre ist schon seit Tagen nicht gekommen und Joseph ist verschwunden. Ich bin wie abgeschnitten. Sie erschießen Geiseln als Vergeltung für den Überfall auf die Polizeistation. Wo? Auf dem Friedhof? Jetzt? Im Finstern? Sie haben sich's was kosten lassen. Sie haben schon am Nachmittag Scheinwerfer aufgestellt. Und das Fernsehen war auch schon auf dem Friedhof, als ich wegfuhr. Die Schulkinder sollten geschlossen hingeführt werden. Papa Doc hat die Sache selber in die Hand genommen. Ich sagte, dann bleib lieber hier, bis wieder Ruhe ist. Martha lachte auf. Abwarten. Das ist alles, was wir tun können. Weiter geht uns das Ganze nichts an, nicht wahr? Nein. Mehr geht's uns nicht an. Wir würden keine guten Verschwörer abgeben, du und ich. Martha erwiderte, Joseph vielleicht, mit seinem lahmen Bein. Joseph auch nicht, sagte ich. Auch Filippo nicht, mitsamt seiner tschechischen Maschinenpistole. Ein Moment war es still. Ich sagte, ich möchte wissen, ob er seinen Baudelaire mitgenommen hat. Als Kugelschutz. Unter der Weste. Wer? Filippo. Das ist natürlich Literatur. Reine Erfindung. Das Liebespaar existiert nur in einem neuen Roman von Graham Greene. Auch Joseph gibt es nicht in Port-au-Prince, auch keinen Filippo. Wenigstens heißen sie nicht so. Aber die Schulkinder sind wirklich auf den Friedhof geführt worden. Da haben sie gestanden in der Nacht neben den Fernsehkameras. Und an der Friedhofsmauer standen die Gefangenen und die Scheinwerfer strahlten sie an. Die Kugeleinschläge im Putz der Mauer sind noch zu zählen. Ich habe nachgesehen. Graham Greenes neuer Roman ist kein gutes Buch. Er heißt The Comedians, die Komödianten, ist bisher nur in England und in Amerika erschienen und spielt in Port-au-Prince. Green hat sein altes Rezept angewendet. Er ist wieder in ein Land gereist, in dem politischer Ausnahmezustand herrscht. Dschungelverhältnisse, wie er es selbst einmal nennt, hat sich darin umgetan und genau und unbestechlich beobachtet. Dann hat es sich aus vielen realen Personen für jede der agierenden Parteien eine Figur, einen Stellvertreter geschaffen, dazu einige Grenzgänger und Zwischenläufer zwischen den Fronten und eine Figur mehr, seinen berühmten Ankömmling, den Fremden, der den großen Romanstein ins Rollen bringt. Eine Liebesgeschichte, einsam zwischen den Fronten, gehört wie immer dazu. Was Green aber im Falle des revolutionären Mexiko, im Falle Indochinas, Kubas, Westafrikas so unvergleichlich gelungen ist, missglückte vor haitianischen Kulissen, obwohl ihm diesmal für seinen Fremden besonders viel eingefallen ist. Eine Chaplin-Figur, die sich als britischer Landsknecht ausgibt, in Wahrheit aber nur ein kleiner Hochstapler ist, ein Hochstapler aus Anstand und Schwäche. Trotz dieser witzig erfundenen Figur versagt die Technik, die Dramaturgie diesmal. Die Rechnung konnte in Haiti nicht aufgehen. Alles war gegeben, alles, was zum Dschungel gehört. Aber von jeder Zutat ist hier eine Spur zu viel in der Suppe. Das Land ist allzu üppig, seine Bewohner allzu wehrlos, allzu sanft, allzu sehr verlassen von Gott und der Welt. Der Diktator ist allzu mächtig und als Figur allzu grotesk, seine Möglichkeiten allzu fantastisch. Wann hat man je gehört, dass ein Diktator abgerüstet hätte? Dr. Duvalier hat es getan aus Angst vor seiner eigenen Armee. Der 4-Millionen-Staat mit einem 100% Weißer, 7% mulattischer und 93% reiner Negerbevölkerung besitzt heute ein knappes Regiment Soldaten. Die alte Generalität ist umgebracht worden oder geflohen. Als vor wenigen Jahren der Konflikt zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti, die sich in die Insel Hispaniola teilen, ausbrach, zog Duvalier seine Truppen von der Grenze zurück und sammelte sie um seinen Palast, als äußere Bastion freilich. Zwischen die Soldaten und sich selber schob er die Heerschar seiner schwarzen Geheimpolizisten. Diese groteske Strategie hat sich aufs Glänzendste bewährt. Wenn man in der Sache von einem Sieger sprechen kann, sei es der Duvalier. Je weiter die Dominikaner nämlich vordrangen, desto sicherer konnte sich Le Grand Pacificateur fühlen, denn er wusste genau, dass die Amerikaner einen regelrechten Krieg, gar einen Umsturz, nicht zulassen würden, aus purer Furcht vor einem zweiten Fidel Castro nicht. Schließlich ist Haiti keine 100 Kilometer von Kuba entfernt. Und dass mit Duvalier weniger Staat zu machen ist, als mit allen Fidel Castros der Welt zusammengenommen, wird, wie es scheint, das offizielle Washington immer zu spät erst begreifen. Als vor 2-3 Jahren die Bevölkerung des Nachbarlands Santo Domingo gegen eine rein faschistische Militärjunta revoltierte, kabelte amerikanische Geschäftsträger ja auch nach Washington, die Kommunisten kämen und die Ledernacken wurden in Marsch gesetzt. Washington hat dann den Fehlgriff mit viel Prestige bezahlt und nicht nur mit Prestige. Das soll nicht heißen, Duvalier habe in Washington Freunde. Aber er regiert im Niemandsland, zwischen Kuba und den USA, und darf sich sicher fühlen. Schlimmer, beide Seiten werden ihn an der Macht halten, wenn nicht um des Friedens, so um des lieben Friedens willen. Fidel Castros Vertrauen hat Duvalier nicht, das bestimmt. Um sich auch das wache Misstrauen der Amerikaner zu sichern, verbietet er den Kommunismus im Lande, aber nicht den Verkauf kommunistischer Propagandaschriften. Auf allen Seiten Misstrauen erzeugen scheint ebenso praktisch zu sein wie auf allen Seiten Vertrauen genießen. Auf alle Fälle, Papa Doc regiert weiter. Anstelle des Militärs hat sich Duvalier seine Geheimpolizei geschaffen. 10.000 Mann in dunkelblauen Anzügen und riesigen Sonnenbrillen, die sich ihrerseits wieder ein Netz von Freiwilligen und gepressten Zuträgern gewoben haben. Batistas Herrschaft in Kuba, Trujillos Regime in der Dominikanischen Republik, beides Nachbarn Duvaliers, sah gewiss nicht viel anders aus. Trotzdem sind beide beseitigt worden, und zwar von der eigenen Bevölkerung und ohne entschiedene Hilfe von außen. Duvalier aber hält sich, von außen ungefährdet, von innen nicht gefährdet. Schlimmstenfalls kann er den doppelten Cordon ein zweites Mal um seinen Palast legen. Die Haitianer sind keine Rebellen. Sie sind das sanfteste, freundlichste Volk, das man sich denken kann. Und wann hätten je Rehe rebelliert? Sie haben sich vor 170 Jahren mit großer Entschlossenheit und unter schweren Opfern die Selbstständigkeit erkämpft. Seitdem sind sie aber nun auch so selbstständig, dass man schon von Verlassenheit reden könnte. Niemand behelligt sie, im Bösen nicht, nicht im Guten. Eine haitianische Durchschnittsfamilie verdient heute im Jahre 250 Mark. Da es im Lande aber eine Schicht von reichen, privilegierten Leuten nicht gibt, das Ausland für sie unerreichbar ist und das dünne Rinnsal der hässlichen, weißhäutigen Touristen auf die Haitianer eher wie eine exotische Show zu wirken scheint, als wäre ein Besuch von normalen, richtigen Menschen, kennen sie keinen Neid. Sie kennen keine Komplexe. Sie kennen nicht einmal Vergleiche. Freiheit, Meinungsfreiheit. Wie sollte einer sie vermissen, dessen ganze Kraft von der bloßen Anstrengung, am Leben zu sein, aufgezehrt wird? Wer interessiert sich für ein freies Wort, wenn er es nicht lesen, wahrscheinlich nicht einmal verstehen kann? Wem fehlt die Gerechtigkeit, wenn er nicht weiß, was das ist? In Haiti verzweifeln sogar die Agenten aus Peking. Was soll man auch Leuten versprechen, die überhaupt nichts besitzen? Natürlich sind im Lauf der Zeit Haitianer ausgewandert. Noch heute verlassen 90% der jungen Intellektuellen und jeder Geschäftsmann, der es sich nur halbwegs leisten kann, das Land. Aber kaum einer kommt zurück. Die Regierung macht übrigens das Heimkehren genauso schwierig wie das Auswandern. Haiti könnte nicht einsamer sein, nicht isolierter, wenn es auf dem Mond läge. Duvalier und seine Tonton Macou, seine schwarzen Männer, leben von dieser Isolation. Sie leben freilich nicht besonders bequem dabei, denn sie haben Angst. Der Präsident lässt sich in der Öffentlichkeit kaum noch blicken und seine Tantons tragen ihre schwarzen Sonnenbrillen nur zum Teil, damit sie jedermann unbeobachtet in die Augen schauen können. Dass keiner ihre Augen sieht, ist ihnen ebenso wichtig. Eine Tragödie also. Gewiss, die Opfer sind zu beklagen. In der echten Tragödie sind aber auch die Täter zu beklagen und dieser Fall liegt hier nicht vor. Haiti ist eine Tragödie, die die Welt sich leistet, sich leisten zu können glaubt. Eine Tragödie mit Lizenz ist aber von der Posse kaum zu unterscheiden. Unter solchen Umständen musste Graham Greenes so sehr bewährtes Romanrezept versagen, literarisch versagen. Man hat, während man das Buch liest, einfach keinen wirklich ernsten Grund, nicht plötzlich loszulachen. Als Reiseführer aber für einen Touristen ist es ein ideales Vademecum. Man betritt das Land, wenn man The Comedians im Gepäck führt, nicht durch die Hintertür, nein, das wäre falsch, aber gewissermaßen von innen her. Das Buch ist offiziell nicht vorhanden in Haiti, trotzdem, ich habe in Port-au-Prince keinen Menschen getroffen, der lesen kann und es nicht kannte. Dabei war es im April noch nicht einmal ein halbes Jahr auf dem amerikanischen Markt. Und ich traf niemanden, das kommt hinzu, der seine Authentizität als Auskunftsquelle bestritten hätte. Green schreibt in einem Vorwort, dass keine seiner Romanfiguren wirklich existiere. Trotzdem erboten sich ein halbes Dutzend Leute mir an den Rand meines Exemplars die Namen und Adressen der lebenden Vorbilder zu notieren. Nun, man kennt das, die Beteuerungen des Autors so gut wie die Besserwisserei seiner Leser. Tatsächlich ist er aber ganz aufrichtig. Für manche seiner Figuren habe ich in Port-au-Prince gleich 3, 4 Vorbilder getroffen, auf die seine Beschreibung passte wie ein Steckbrief. Dergleichen kommt bei bloßen Schlüsselmann nicht in Frage. Eine einzige Nebenfigur des Buchs ist so eindeutig zu identifizieren mit einer einzigen, wirklich lebenden Person, dass es über ihre wahren Personalien keine Zweifel geben kann. Green nennt sie Petit Pierre. Da der wirkliche Name des Jungmanns kaum weniger drollig ist als kleiner Peter, werden wir ihn beibehalten in dieser Erzählung. Ich habe Petit Pierre kennengelernt, etwas ausführlicher sogar, und zwar ehe ich überhaupt Greens Buch kannte, das mir erst in Port-au-Prince geschenkt worden ist. Im Roman spielt Petit Pierre die emsige Rolle eines Lokalreporters und Verfassers der gesellschaftlichen Mitteilungen in der größten Zeitung von Haiti. Jedermann kennt ihn. Keiner ist überrascht, wenn er kommt. Und er kommt, um zu hören, was zu hören gibt, aber er scheut sich auch nicht zu erzählen, was zu erzählen ist. Petit Pierre war da, Petit Pierre kommt, Petit Pierre wird wiederkommen. Das ist sicher für jedermann in Greens Roman. Aber niemand weiß, woher er gerade kommt und wohin er gehen wird mit seinen neuen News. Ein Zwischenträger also. Eine Art Liaison-Offizier zwischen der Macht und denen, die unterworfen sind. Ich lernte ihn am Morgen nach einer Party bei einem ausländischen, sagen wir, Diplomaten kennen. Ich kaschiere die Geschichte ein wenig, um niemanden preiszugeben. Es war eine große Gesellschaft gewesen, weiße Ausländer, ansässige Neger und Mulatten. Da die Haitianer keine Rassenkomplexe zu kennen scheinen, vergessen auch die Weißen die Iren. Und die Unterhaltung war offen und ohne Schwierigkeiten. Im Lauf der Nacht stellte sich heraus, dass den Gastgeber selber und die Landfremden unter seinen Gästen ausgenommen, alle Anwesenden in den letzten 7 Jahren wenigstens einmal von den Tonton Makut verhaftet und im Gefängnis gewesen waren. Einen Richter hatte keiner von ihnen zu sehen bekommen. Derartige Zwischenfälle sind an der Tagesordnung in der Provinz so gut wie in der Hauptstadt. Sie stoßen vorwiegend den wohlhabenderen und gebildeteren Einwohnern zu, obwohl bei ihnen von einer verschwörerischen Resistance ebenso wenig die Rede sein kann wie unter den Bauern. Die Beweggründe der Geheimpolizei sind meistens unbekannt. Mitunter scheint es zu genügen, einfach keine Bestechungsgelder gezahlt zu haben. Verhaftungen erwecken kein Aufsehen, werden aber auch nicht weiter vertuscht. Man findet einfach hin und wieder in der Zeitung eine kleine Notiz, die Herren X und Y seien gestern auf die Polizeiwache gebeten worden. Die Redaktion hoffe, dass sich ihre persönlichen Angelegenheiten bald und befriedigend ordnen lassen möchten. Nach längerer oder kürzer Zeit sieht man die Herren dann auch wirklich wieder, ein wenig blass, ein wenig schweigsamer als vorher, im Ganzen wohlauf. Gewiss gehen nicht alle Fälle so harmlos aus. Während der 3 Wochen, die ich im Land war, ist es ohne Zweifel zu Erschießungen gekommen. Ich habe in Port-au-Prince so gut wie in Cap Haïtien davon reden gehört, und zwar unter ernsthaften Leuten. In der Nordprovinz sollte eine von der dominikanischen Grenze her eingesickerte Gruppe von Widerständlern und ihre Helfershelfer liquidiert worden sein. In der Hauptstadt habe es Schwierigkeiten unter den Leibgardisten des Präsidenten gegeben. Die Rede war von 152 Exekutionen. Nachprüfbar sind solche Gerüchte nicht. Falsch sind sie selten. Die Verbindungen im Lande sind schlecht, der Verkehr zwischen den Städten wegen der miserablen Straßen und der Straßenwache der Tonton gering. Telefonverbindungen gibt es kaum und sie taugen nichts. Schon ein Ortsgespräch ist eine Nervenprobe, von einem Ferngespräch ganz zu schweigen. Das Briefgeheimnis existiert nur in der Theorie. Am Morgen nach jener aufschlussreichen Abendunterhaltung lernte ich jedenfalls Petit Pierre kennen. Er ist ein wohlerzogener, wohlgebildeter junger Mann, klein, schlank, fast hübsch und trug einen tadellosen, dunkelblauen Mohair-Anzug und in der Hand ein Stöckchen, eine schön polierte Gerte von einem Kaffeestrauch. Er stellte sich mir als Beamter einer Staatsbehörde für Tourismus vor, was übrigens nicht stimmte, wie ich später herausfand. Dagegen unterschlug er seine Arbeit für die Presse. Da ich Teile unseres Gesprächs am nächsten Tag in der Zeitung las, kann ich unsere Unterhaltung rekonstruieren. Das meiste, was in seinem Artikel stand, war freilich nicht gesagt worden, weder von ihm noch von mir. Sie sind seit 8 Tagen in Port-au-Prince? Ja. Wie gefällt es Ihnen bei uns? Danke, gut. Wie begegnet Ihnen die Bevölkerung? Sehr freundlich. Ist überhaupt alles schön und freundlich hier. Der Himmel ist blau, die Blumen sind bunt, die Leute sind ein bisschen arm, aber der Himmel ist blau. Ist das ein Gedicht? Nein, ich hörte den Satz von einem Haitianer. Ich traf in Europa. Petit Pierre zog ein Büchlein aus der Tasche und machte sich eine erste Notiz. Danach fragte er mich, ob ich Touristensorgen hätte, wie ich das Hotel fände, das Essen, ähnliches. Ich sagte ihm Freundlichkeiten, besonders über mein Hotel, das wirklich jedes Lob verdiente, und stellte danach meinerseits einige Fragen. Zum Beispiel, Sie haben nur wenig Touristen in diesem Jahr. Oh, in Pétionville oben ist alles voll. Die Zeitung schrieb, es seien im ganzen Lande zurzeit nur 37 Fremde registriert. Ist das so wenig? Für ein reichliches Dutzend Ausländerhotels in Port-au-Prince und Pétionville allein ist nicht viel. Glauben Sie, dass Sie in Deutschland mehr als 37 Besucher aus Haiti finden könnten? Darauf gab es natürlich kaum eine Antwort. Ich sagte, es sei für einen Touristen ziemlich umständlich, nach Haiti zu kommen. Ich zum Beispiel hätte, ehe mir das Konsulat ein Visum erteilt habe, ein polizeiliches Leumundszeugnis vorlegen müssen. Derartiges sei mir in meinem ganzen Leben noch nicht passiert. Wir haben den Wunsch, dass sich unsere Gäste nicht nur unter uns wohlfühlen, sondern auch unter sich selber. Da muss man sieben. Aber so eine polizeiliche Bescheinigung sagt doch gar nichts. Sie sagt doch höchstens, dass man schon einmal im Gefängnis gesessen hat oder nicht. Das ist nicht unwichtig. Aber gibt es nicht Länder heutzutage, in denen es geradezu eine Ehre ist, im Gefängnis gewesen zu sein? An welche Länder denken Sie? Ich tat ihm jetzt keinen Gefallen. Ich sagte, wir hatten in Deutschland zeitweilig Verhältnisse, unter denen die allerbesten Leute und nur sie eingesperrt waren. Gewiss, Hitler muss furchtbar gewesen sein. Ich sagte, ja, furchtbar. Zuchthäuser, Erschießungen, schwarz gekleidete Geheimpolizisten, keine Freiheit, keine Meinungsfreiheit, Erschießungen. Furchtbar. Hitler muss furchtbar gewesen sein. Staatschefs, die man nicht absetzen kann, sind einfach furchtbar. Dr. Duvalier ist Präsident auf Lebenszeit. Er wurde frei gewählt. Auf Lebenszeit? Zunächst wurde er gewählt. Später wurde seine Amtsperiode auf Lebenszeit verlängert. Von wem? Vom Parlament. Sie haben ein Parlament hier. Natürlich. Haben Sie keins in Deutschland? Doch. Sogar unter Hitler hatten wir ein Parlament. Hitler war übrigens auch frei gewählt worden. Das ist interessant. So viel. Petit Pierre ging ab. Wohin weiß ich so wenig wie die Leute bei Graham Greene. Am nächsten Morgen fand ich, wie gesagt, Teile unseres Gesprächs in der Zeitung wieder, untermischt mit allerlei Unsinn. Immerhin, ich kam gut dabei weg. Ich war als prominenter Europäer beschrieben. Auf der gleichen Gesellschaftsseite berichtete Petit Pierre freilich über einen weiteren höchst prominenten Mann, er stammte aus Texas, und über eine Koryphäe aus Honduras. Als ich dann um 11 bei der Staatskanzlei vorsprach, wo ich eine Verabredung mit dem Kanzleichef hatte, wegen einer Audienz bei Duvalier, teilte mir der Portier mit, der Chef habe plötzlich verreisen müssen. Beim Mittagessen im Hotelgarten saß ein Mann mit einer großen schwarzen Sonnenbrille am Nebentisch und der Brief aus New York am Vortag war die letzte Post, die mich in Haiti erreicht hat. Aber Petit Pierre traf ich noch einmal. Ich saß gerade mit Greens Roman am Swimmingpool. Petit Pierre war in Begleitung einer jungen Blondine aus Skandinavien, er strahlte. Wie geht's? Ah, es ist heiß heute. Heiß? Das finde ich gar nicht. Sie sind eine glückliche Natur, Petit Pierre. Man trifft das selten. Mir ist das wirklich nie zu heiß. Ich sage ja, Sie sind ein Glückspilz. Petit Pierre bekam eine Sekunde lang ganz große Augen. Ich glaube, sagt er, dass ich wirklich eine glückliche Natur bin. Dann ging er ab, tänzelnd, sein kaffeebraunes Stöckchen wirbelnd, emsig wichtig, als werde in Greens Roman zurückerwartet. Die Blondine an seiner Seite kommt in dem Buch übrigens nicht vor. Der dritte Vierfarbendruck, den unser Gewährsmann aus Haiti vorlegt, erinnert an jene bekannten altmodischen Postkarten, auf denen gleich mehrere Ansichten ein und derselben Stadt oder ein und derselben Landschaft zusammenmontiert sind. In der Mitte des Ganzen sieht man dann, hervorgehoben durch einen besonderen Rahmen oder etwas größeres Format, den Dom der Stadt oder das Konterfei des Landesherrn. In unserem Falle handelt es sich tatsächlich um ein Porträt. Das Ganze ist von äußerster Buntheit. Und nur im Mittelstück kommt die Vierfarbentechnik nicht recht zur Geltung. Denn das Porträt zeigt einen Mann im schwarzen Anzug. Auch sein Gesicht ist schwarz. Und nur über seiner Schulter ist ein Stück der haitianischen Flagge zu sehen, die ja mit Palmen und Kanonen farbig genug geschmückt ist. Aber, wie gesagt, schwarz überwiegt. Und schwarz spricht ein etwas mühseliges Englisch. Schwarz antwortet auf die Fragen eines Journalisten, der selbst nicht mit im Bilde ist. Man hört nur seine Stimme. Herr Präsident, haben Sie das neue Buch von Graham Greene gelesen? Schwarz macht eine Kopfbewegung etwas schräg. Sie könnte Ja und Nein zugleich bedeuten. Hat es Ihnen gefallen? Das ist ein schlechtes Buch. Ich bin selber Schriftsteller. Ich war immer Schriftsteller. Ehe ich Präsident wurde, war ich Schriftsteller, Journalist, Historiker, Ethnologe, Volkskundler. Und ich sage Ihnen, dass dieses Buch keinerlei Wert hat. Für niemanden. Gerüchte, Herr Präsident, besagen, dass Sie in der vergangenen Woche Schwierigkeiten mit Ihrer Leibwache gehabt hätten. Schwarz verwandelt sich in schwarzen Marmor. Es heißt, Sie hätten 8 Ihrer Leibwächter erschießen lassen. Hier war Ruhe. Schwarzer Marmor. Keiner ist erschossen worden. Aber die 8 Mann sind seit einer Woche nicht mehr gesehen worden. Wer weiß, wo sie sind. Es gibt eine ganze Menge Leute, die es zu wissen glauben, Herr Präsident. Sie werden schon wiederkommen. Der schwarze Marmor wird jetzt leicht beschlagen. Eine andere Frage, Herr Präsident. Ich sehe wenige Schiffe in Ihren Häfen. In Port-au-Prince liegt zurzeit kein einziges. Auch Touristen sind in diesem Jahr kaum gekommen. Gibt es bestimmte Gründe für das Versiegen des früher doch kräftigen und recht einträglichen Zustroms von Fremden? Schwarz sackt ein bisschen in sich zusammen. Und wenn Schwarz auch gelb sein könnte, so würde ich sagen, Schwarz sieht jetzt etwas gelb aus. Ein etwas gelbes Lächeln huscht über sein Gesicht und bleibt ihm an den Mundwinkeln hängen. Tja, das liegt an den Zeitungen. Die Zeitungen in der westlichen Welt und in Europa sind sehr schlecht informiert. Daran liegt es. Die Zeitungen schreiben, Duvalier ist krank. Duvalier will sich mit seiner Familie die Schweiz absetzen. Chaos herrscht im Lande. Schlechte Sachen schreiben die Journalisten. Daran liegt es. Aber wissen Sie, es ist gar nicht nötig, dass Fremde herkommen. Unser Verhältnis zu Amerika ist ja gut. Wir haben keine Probleme. Wir sind Brüder. Wir sind alle Amerikaner. Das ist eine alte Tradition. Von mir aus können die Journalisten schreiben, was sie wollen. Sie auch. Haiti ist ein freies Land. Schwarz sieht jetzt wieder schwarz aus. Das Gelbe hat sich verzogen. Höchstens ist etwas Graues jetzt in seinem Gesicht zu entdecken, um die Augen herum. Überdruss zeigt sich, eine Art Müdigkeit. Es ist schwer zu beschreiben. Das Interview berührte danach speziellere politische Fragen, die Schließung der britischen Botschaft zum Beispiel, die wenige Tage zuvor bekannt geworden war, auch Fragen der Funktion und Funktionsfähigkeit des haitianischen Parlaments. Die Müdigkeit und der Überdruss haben jetzt das ganze Gesicht überzogen wie Mehltau. Der Mann ist kaum noch zu erkennen. Was für ein Gesicht sollte er jetzt auch zeigen? Er hat es nicht leicht in diesem Augenblick. Er sieht jetzt genauso aus wie auf der Fotografie, die vor einiger Zeit ein amerikanischer Reporter auf dem Flugplatz von ihm gemacht hat. Auf einer der ganz wenigen Ausfahrten also, die Duvalier in den letzten Jahren noch unternommen hat. Er war die 10 oder 15 Kilometer zum Flugplatz hinausgefahren, in seiner kugelsicheren Limousine, um seine Frau und Tochter abzuholen, die von irgendeiner privaten Auslandsreise zurückkehrten. Die Straße war von Militär und Tonton Macoute gesichert, der Flugplatz geradezu besetzt. Duvalier blieb im Auto sitzen, seine Frau stieg zu ihm ein. Da, in diesem Augenblick, glückte dem Reporter der Schnappschuss durch die offene Autotür. Das Foto zeigt den Präsidenten in sich zusammengesunken in den Polstern. Auf seinen Knien liegt eine Maschinenpistole. Die Hand hält einen schweren Armeerevolver. Aber irgendwie ist es zu spät für diese martialische Bereitschaft. Duvalier sieht schon ermordet aus. Und seine Frau, halb über ihn gebeugt, scheint es gerade entdeckt zu haben. Ein mütterliches, flehentliches Gesicht, das aufschreien will. Das Parlament und die englische Botschaft sind für einen solchen Mann wirklich kaum interessant. Man kann seine Reaktion auf die Fragen seines Gastes begreifen. Ein Mann, der allen Ernstes von sich selber sagt und es in Neonbuchstaben auf den öffentlichen Gebäuden seiner Hauptstadt anbringen lässt: Ich war Haiti, ich bin Haiti, ich bin das Banner Haitis, unbesieglich und unteilbar, und ich werde mit allem und jedem fertig werden, der sich mir entgegenstellt. Ein solcher Mann kann nicht anders reagieren. Das Bild verdunkelt sich. Dieses Interview habe nicht ich geführt, sondern der deutsche Journalist Heinz Friedrich. Und die Szene war vor einigen Monaten in einer deutschen Fernsehsendung zu beobachten. Ich selber hatte mich nach meinem Misserfolg bei der Staatskanzlei nicht weiter um eine Audienz bei Duvalier bemüht. Und als ich Friedrichs Sendung sah, habe ich ihn, den ich in Port-au-Prince kennengelernt hatte, ehrlich bewundert. Ich weiß nicht, ob ich selber den Schneid gehabt hätte, Greens giftgrün und ganz unübersehbar eingebundenes Buch in der Hand, Spießruten zu laufen, an den Wachtposten, Leibwächtern und Geheimpolizisten vorbei, die Duvalier in seinem Palast geradezu zu einem Gefangenen seiner selbst gemacht haben und es am Ende vor seinen Augen ihm auf den Tisch zu legen. Heraus kommt bei einer solchen Konfrontation natürlich wenig, wie könnte es anders sein. Eine klare Frage und eine Antwort, die man sich vorher hätte errechnen können, das ist alles. Aber vielleicht ist es doch mehr als gar nichts. Ich habe Duvalier in Port-au-Prince selbst gesehen, anlässlich des Unabhängigkeitstages, der mit seinem Geburtstag zusammengefeiert wird. Bei Friedrichs Fernsehinterview musste ich mir aber doch dann eingestehen, dass ich gar nichts gesehen hatte. Wer hatte sich denn da feiern lassen? Ein etwas zu großer Zylinderhut, ein etwas zu weiter Kötteweh, ein etwas zu kleiner Mann mit einem etwas zu großen, etwas zu bärbeißigen Hofstaat. Jetzt aber sah ich ihn vor mir, kein schlecht aussehender Mann. Keine Mussolini-Pose, kein Hitlerblick, nichts von Battistas unerträglicher Feldwebelei. Vielmehr das Gesicht eines Landarztes, Papa Doc. Einige Väterlichkeit, einiges Verständnis im Kopfnicken. Alles in allem viel weniger erschreckend als erschütternd. Ich meine dabei nicht dieses Schräge im Nicken, dieses Hängenbleiben zwischen Ja und Nein, nicht das Gelbe, das sich in den Mundwinkeln festsetzt, nicht einmal die Müdigkeit und den Mehltau in dieser Miene. Ich meine das Ermordete darin. Erst als ich das Interview sah, wurde mir klar, was die Leute meinen, wenn sie ihn Baron Sordi nennen, nach der makabersten Figur des ganzen voodooischen Olymps. Baron Samstag ist nämlich kein Geborener, kein Berufener, sondern gewissermaßen ein präparierter Gott. Er ist ein lebendiger Leichnam. Übrigens nicht der Einzige, der in der Welt herumläuft. Die Auguren des Voodoo kennen noch andere. Mein toter Mann also, Ahasver in Schwarz, Barbarossa in Aktion. Er ist übrigens seinerzeit wirklich frei gewählt worden und mit gutem Grund. Duvalier, tatsächlich Landarzt von Beruf, hatte sich während einer Cholera-Epidemie in der Provinz aufs Großartigste ausgezeichnet und er wurde als Ethnologe tatsächlich international ernst genommen. Er wurde 1957 gewählt in diesem bemerkenswerten Jahre, das vor ihm bereits drei regelrechte haitianische Präsidenten an der Macht gesehen hatte, die nacheinander 58, der nächste 57, der dritte 19 Tage lang das Staatsschiff gelenkt hatten und auf die dann 3 Monate Interregnum und Tuvabu gefolgt waren. Duvalier erschien als Retter. Und auf seine Weise war er auch zunächst wirklich eine revolutionäre Erscheinung. Er war der erste wirklich schwarze Präsident, nachdem der Staat seit seiner Gründung in der Hand der kleinen mulattischen Oberschicht gewesen war, die so viel alten kolonialfranzösischen Charme besitzt wie die alteingesessenen Bürger von New Orleans etwa, aber doch nicht das Volk von Haiti repräsentiert, das arme, das analphabetische Volk, das schwarze Volk. Es ist nicht gut gegangen mit diesem 39. Staatsoberhaupt und ersten totalen Diktator der Republik Haiti und es wird kaum gut ausgehen mit ihm. Warum? Mit 3 Worten ist das nicht zu sagen. Aber ein Blick auf die Geschichte des Landes hilft weiter. Nicht, dass Duvalier als eine notwendige, unausweichliche Stufe und Folge dieser Geschichte angesehen werden müsste. Keineswegs. Es hätte ein anderer kommen und alles anders machen können, alles besser als er. Aber ohne die fantastische Show dieser 177 Jahre haitianischer Selbstbestimmung und 162 Jahre haitianischer Freiheit, ohne das Defilé dieser 40, 50, 60 abenteuerlichsten Charakterchargen der Weltgeschichte, die diesen Staat gemacht und ausgemacht haben unter federgeschmückten Generalshüten, Kaiserkronen und Präsidentenzylindern, wären Papa Doc und der Terror seiner schwarzbebrillten Tonton Macoud am Ende auch nicht möglich gewesen. Da stehen sie, die Heroen, auf Denkmalssockeln in den dürren Parks von Port-au-Prince und Cap Haïtien. Da hängen sie in Öl gemalt an den Wänden des Musée National. Wir sollten uns einen Augenblick unter ihnen umschauen. Ich darf Ihnen vorschlagen, dass Sie sich jetzt etwas zurücksetzen, sodass Sie nicht nur das schwarze Mittelstück, sondern auch die bunten Seitenflügel unseres dritten 4-Farbendrucks recht überschauen können. Wir fangen am besten mit dem Feld links oben an, der ersten historischen Epoche, soweit die Geschichte der Nation der heutigen Nation der Haitianer zurückreicht. Das erste Datum ist der 5. Dezember 1492. Wir blickten nach Südwesten und sahen dort Land. Und es war eine große Insel. Und die Indianer sagten dem Admiral, dass sie Bohio heiße. Wir fanden einen breiten Strand und ein Feld, darauf 1000 Bäume. Und die Bäume waren reich beladen mit Früchten, aber die Früchte waren noch nicht reif und so konnte der Admiral sie nicht nennen. Jenseits des Hafens war eine schöne Ebene und in ihrer Mitte floss ein Strom. Und in dieser Landschaft, sagte der Admiral, müssen viele Menschen wohnen, denn er sah die Boote, die sie ruderten. Und er hörte die Nachtigallen schlagen und andere Singvögel wie in Kastilien. Und da waren Landstriche, wie sie nicht schöner zu finden sind in der Welt. Fast so schön wie die Länder Kastiliens. Oder doch schöner. Und deshalb, sagte der Admiral, ich taufe dieses neu entdeckte Land La Isola Española. Aus dem Tagebuch des Kolumbus. Der bukolische Vorspann des großen Films nebelt sich freilich schnell ein. Kolumbus gründet die erste spanische Niederlassung auf amerikanischem Boden in Haiti und besetzt sie mit 39 Mann. Als er ein Jahr später wieder vorbeikommt, lebt von den 39 keiner mehr. Es gelingt den Indianern, ihm zu beweisen, dass sie sich gegenseitig umgebracht haben, im Streit um Indianerweiber, die der Admiral selber als wunderschön beschreibt. Wunderschön und splitternackt, darob sich keine zu schämen scheint. Trotzdem, trotz der bewiesenen Unschuld, wird hart mit ihnen umgesprungen. Nach knapp 100 Jahren sind sie praktisch ausgerottet. Zweite Szene. Da, links unter der ersten. Zeit um 1625. In Dahomey, am Kongo, den Niger entlang, hatte mein Lied den langsamen Puls der Liebe, die fließende Süße guter Orakelsprüche, den geschmeidigen Stolz der Kämpfe. Aber 300 Jahre schnitten schwarze Schiffe mit scharfen Kielen durch jedes Gewässer meines Gedichts. Vergiftete Wünsche, Leichen der Liebe. Die Knochen der Träume und Asche und unser Kot fielen von den schwarzen Schiffen ins Meer. Seitdem ist der Kurs unseres Heimwehs gestört. Der Kurs des Stroms, der Mississippi entspringt und auf den Atlantischen Inseln und strömt und nichts findet als Schmerzen. Ein Gedicht des Negers Roussin Camille aus Jacmel in Haiti. 1625 also. Den spanischen Entdeckern folgen französische Kolonialisten. Da die Insel entvölkert ist und keine Arbeitskräfte zur Verfügung stehen, beginnt der Import von Negersklaven aus Afrika. Der Stand der neuen Bevölkerung von Haiti am Vorabend der Französischen Revolution: 30.000 Weiße, 30.000 Mulatten, 450.000 schwarze Sklaven. Das nächste Kapitel? Die Schlacht begann um Mittag und hüllte die Stadt in Rauch und Flammen. Aber alle Attacken der Franzosen wurden zurückgeschlagen und sie verloren 700 Mann und ihren General. Alle diese unverhofften Siege waren das Werk eines einzelnen Mannes. Und dieser Mann ist Toussaint Louverture. Aus Histoire d'Haïti, herausgegeben im Port-au-Prince, für den Gebrauch in Schulen und zur Vorbereitung auf das Abitur. Die Bastille ist erstürmt, die französischen Pflanzer auf Haiti erheben sich gegen den Gouverneur. Ihre Sklaven ziehen andere Konsequenzen aus den Kernsprüchen der Revolution. Sie verlangen die Freiheit. Paris verweigert sie. Aufstände unter dem schwarzen General Toussaint Louverture. Die Franzosen werden geschlagen, die Sklaven sind frei. 1801. Napoleon ernennt seinen Schwager Leclerc zum Generalkapitän von Saint-Domingue und stellt ihn an die Spitze eines Expeditionskorps von 10.000 Mann mit der Order, die Kolonie Haiti zurückzugewinnen. Toussaint wirft sich Leclerc entgegen, gerät in Gefangenschaft, wird deportiert, stirbt in Frankreich. Sein Stabschef Dessalines übernimmt das Kommando. Leclerc fällt. 500 Tage nach der Landung des napoleonischen Expeditionskorps schiffen sich seine Überlebenden wieder ein. Nach den USA hat eine zweite Kolonie Europas sich selbst befreit. Der Negerstaat Haiti ist geboren. Der erste der neueren Geschichte. So viel zur Prähistorie und zur Pubertät des Landes. Es folgte die Epoche der Reichsgründungen und Umgründungen und der Erbfolgeschwierigkeiten, um in Begriffen der europäischen Geschichte zu reden. Im schnellen Überblick gerinnt sie freilich zu einer Liste von Hirngespinsten und Todesanzeigen zusammen. Erstes Hirngespinst. General Dessalines lässt sich zum Kaiser krönen. Er nimmt den Namen Jacques der Erste an. Erster Trauerfall. Jacques der Erste wird umgebracht. Die kürzeste Kaiserherrlichkeit der Weltgeschichte ist nach 22 Monaten und 25 Tagen beendet. Zweites Hirngespinst. General Christophe wird zum Präsidenten gewählt, nennt sich bald Henri der Erste und macht sich zum König von Haiti. Er baut sich den Palast Sanssouci. Zur Sicherheit aber, da es ihm nur im Norden gelingen will, sein Königtum zu festigen, während im Süden ein Gegen- und Zivilpräsident namens Pétion regiert, die Fabelzitadelle La Ferrière. Sie können sich die Burg ansehen. Sie steht auf schwindelnder Bergeshöhe über Cap Haïtien, anzusehen wie die Gralsburg in einer größenwahnsinnigen Provinztheaterinszenierung. Zweiter Trauerfall. König Henri I. will einen Obersten namens Paulin wegen Ungehorsams degradieren. Der Oberst antwortet: Ich habe meine Epauletten auf dem Schlachtfeld gewonnen, Sire. Sie werden sie mir nicht nehmen. König Henri will ihn erschießen lassen, aber die Königin erbittet seine Begnadigung. Die Freunde des Obersten rotten sich zusammen, um ihn zu befreien. Da ihm weder die frisch geadelten Barone von Marmelade noch der neu ernannte Graf Limonade zu Hilfe kommen, erschießt sich der König selber mit einer goldenen Kugel, die er sich für die ernste Stunde hat anfertigen lassen. Seit Duvalier Präsident ist, steht in den Schulbüchern freilich, die Kugel sei nur aus Silber gewesen. Drittes Hirn. Nein, kein neues Hirngespinst. Eine Atempause. Sie dauerte 29 Jahre und 7 Präsidenten hatten ihre Chance. 4 Jahre pro Präsident? Das ist normal. Da der erste 24 Jahre durchhielt, blieben für die restlichen 6 je 10 Monate. Die Trauerfälle in der Atempause. Präsident Pétion stirbt im Bett. Präsident Boyer flieht nach Paris. Präsident Erard flieht nach Jamaika. Präsident Guerrier stirbt schon nach 10-monatiger Amtszeit plötzlich an Altersschwäche. Präsident Pierrot wird einfach abgesetzt. Präsident Riche bringt es auf 11 Monate Amtszeit, verbietet die Voodoo-Religion und überlebt es nicht. Worauf Suluk zum Präsidenten gewählt wird, der sich anders überlegt und lieber Kaiser sein will. Faustin der Erste, unterschreibt er, und das Deuxième Empire hat begonnen. Wir wollen es kurz machen. Es hat nur 5 Jahre gedauert und Papadocs Schulbücher, die freilich nur von einem Sechstel der Bevölkerung gelesen werden können, nennen es eine Zeit des Despotismus und des Volksbetrugs. Vom Volk von Haiti war bisher überhaupt noch nicht die Rede. Das Volk bekommt doch keine Denkmäler. Doch. Es hat sich selbst eines errichtet, trauriger als alle anderen zusammengenommen. Alle Bauern brauchen Holz. Aber die Bauern von Haiti haben die ersten 100 Jahre der Freiheit benutzt, um alle Berge kahlzuschlagen. Die schweren Wolkenbrüche der Regenzeit haben die Erde zu Tal geschwemmt. Die Gebirge sind jetzt kahl wie der Mond. Und Kolumbus würde sein neues Kastilien mit den Nachtigallen und früchtebeladenen Bäumen nur in den Tälern wiederfinden und in der Marsch. Die Liste der Staatsoberhäupter hat noch kein Ende. Kaiser und Könige kommen so gut wie nicht mehr vor, aber die Präsidenten stehen Schlange. Im Gänsemarsch verlassen sie das 19. Jahrhundert und dringen ins 20. ein. Neue Trauerfälle. Als Anfang des Ersten Weltkriegs innerhalb von 2 Jahren ein Präsident mitsamt seinem Palast und 300 Mann Hofstaat in die Luft gesprengt wird, sein Nachfolger an Gift stirbt, dessen 3 Amtsnachfolger, einer nach dem anderen, nach Palastrevolutionen in die Wüste geschickt werden und der 7. endlich von einer wütenden Volksmenge in 1000 kleine Stückchen zerrissen wurde. Wir zitieren hier immer noch aus den Schulbüchern. Griffen die USA ein. Am 28. Juli 1915 legte der Kreuzer Washington in Port-au-Prince an und setzte 600 Seesoldaten an Land, die alle wichtigen Punkte der Hauptstadt besetzten. Sie blieben bis 1934 im Lande. Nun, auch wer kein Freund von Interventionen mit Kanonenbooten ist, wird zugeben müssen, dass es die einzige Zeit war, in der sich jemand um Haiti gekümmert hat. Es kam zu einem Staatsvertrag zwischen der Republik und den USA, nachdem amerikanische Unteroffiziere das Finanzwesen, die Polizei, das Gesundheitswesen und den Verkehr kontrollierten. Die einzigen modern ausgebauten Überlandstraßen Haitis entstanden in dieser Zeit. Und man sieht ihnen an, dass sie jetzt 40 Jahre alt sind. Die einzige Eisenbahnstrecke desgleichen. 180 Kilometer lang und für den Zuckerrohrtransport gedacht. Die lukrativsten Kaffee- und Sisalplantagen ebenfalls. Die amerikanischen Soldaten waren übrigens gar nicht unbeliebt bei der Bevölkerung. Die Leute sahen, was die Ledernacken für sie taten. Und die Einwohner der Provinzstadt Gonaire beschlossen sogar, einen der GIs zum Kaiser zu machen. Sie hatten sich den berühmten Korporal Vicus ausersehen. Es kam zur Wahl, Vicus siegte und es wäre auch zur Krönung gekommen, hätte Vicus Kompaniefeldwebel dem Spuk nicht ein Ende gemacht. Alles in allem, die Lage im Lande stabilisierte sich und blieb auch einigermaßen stabil nach dem Abzug der Amerikaner, den Roosevelt bald nach seiner ersten Wahl zum Präsidenten der USA anordnete, bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dann aber stürzten die Zuckerpreise. Die Welt ertrank in überschüssigem Kaffee, das Nylon wurde erfunden und setzte den Sisalhanf außer Kurs. Haiti hatte das Rennen zum zweiten Male verloren. Eine Landwirtschaft und Industrie, die auf dem Stand von 1920, 1930 stehen bleibt, ist 1950 nicht mehr konkurrenzfähig. Die Präsidentenwechsel nahmen wieder zu an Geschwindigkeit. Die Amtszeit der letzten dauerte nicht ganz 2 Monate im Durchschnitt. Dann kam Duvalier an die Reihe. Papa Doc, le grand pacificateur, das Banner Haitis, wie gesagt, le président à vie. Er regiert jetzt 9 Jahre und will bis zu seinem Tode so weitermachen. Anfangs haben ihm die Amerikaner finanziell geholfen. Als aber dann alle seine 10.000 Toton Makut mit ihren schönen, teuren Sonnenbrillen, ihren blauen Serge-Anzügen und schwarzen Kadeljaks ausgerüstet waren, besann sich Washington und stellte die Zahlungen ein. Der Stand von heute? Stille. Windstille. Ab und zu ein paar Schüsse, dann wieder Stille. Es wird gewiss nicht ewig so still bleiben in Port-au-Prince. Die Leute ersticken in dieser stillstehenden Luft. Eine Legende unter diesen dritten Vierfarbendruck von Haiti zu schreiben, ist schwierig. Geschichte lässt sich nicht summieren. Ich stehe vor den Denkmälern. Ich stehe auf dem Platz der Helden der Unabhängigkeit und schaue von einem zum anderen. Kronen, Federhüte, Zylinder. Dass es so viele Denkmäler sind, mag an der Dankbarkeit des Volks liegen, dass die Uniformen und Kötteweis alle den gipsernen Herren 1-2 Nummern zu groß am Leibe sitzen an schlechten Schneidern. Wenn man nicht gar zu genau hinschaut, könnte man sich einbilden, man stünde auf irgendeiner europäischen Siegesallee. Und es gibt Leute, denen hier bange wird, wenn sie in die Denkmäler in den zukünftigen Siegesalleen und Unabhängigkeitsparks der jungen afrikanischen Länder denken. Der vierte und letzte Vierfarbendruck von Haiti, den unser... Ah, nur noch eine Fußnote. Souvenir. Eine Ansichtspostkarte, wenn Sie erlauben. Ich habe sie in der Kathedrale der Heiligen Dreifaltigkeit in Port-au-Prince gekauft und Ihnen mitgebracht. Wir wollen sie Spaziergang mit Préfet Dufour nennen. Keine Angst, es soll am Ende dieser Geschichte nicht noch einmal von Religion die Rede sein, von der merkwürdigen Mischung aus Christentum und afrikanischem Voodoo etwa, der die Haitianer so leidenschaftlich anhängen. Auf meiner Ansichtspostkarte, die ich in der Kirche kaufte, ist nur eine Straße zu sehen, weiter nichts. Ich will sie Ihnen trotzdem zeigen. Ich merke nämlich, dass meine Erzählung vielleicht zu viel, zu ausschließlich von Figuren und Sachen gehandelt hat, die Staat machen und gemacht haben. Aber Land und Leute haben sie doch schließlich nicht gemacht. Hätte ich angesichts einer Terrorherrschaft besser von Hibiskusbüschen und Paradiesvögeln reden sollen? Von Sonnenaufgängen über Negerdörfern und Mädchen, die singen beim Wäschewaschen? Ich weiß nicht. Man weiß das selber nicht. Gewiss, ich habe das alles erlebt, aber ich habe es schwer gefunden, mich darauf einzulassen. Dass ich mir wie Gulliver vorgekommen bin in Haiti, wissen Sie schon. Wie Gulliver vor einem fünften Weltbeispiel. Dass sich der Fall Haiti melancholischer, misanthropischer noch ausnimmt, als alle die vier abstrusen Himmelsrichtungen zusammengenommen, in denen Swift seinen berühmten Helden nach Lilliput und Propticknack, nach Laputa und ins Reich der Heunimmen hat reisen lassen, damit er am Ende genau in der Mitte seines eigenen Landes und seiner eigenen Zeit ankäme, ist eine Sache für sich. Die Frage ist vielmehr, wie dringt man ein in eine Welt, die sich als Weltmodell entpuppt? Das ist die Schwierigkeit. Es mag, was das betrifft, für jedermann andere Hindernisse zu überwinden geben. Die meinen habe ich genannt. Den Einlass am Ende, meine Chance, fand ich in der Straße Préfet Tifus. Lassen Sie sie uns ein Stück gehen, zusammen mit Préfet. Nicht weit, 300 Meter genügen, ich verspreche es Ihnen. Préfet Tifus wohnt an der Südküste der Insel in Jacmel und die Hauptstraße von Jacmel ist gar nicht länger als 300 Meter. Sie fängt an auf der kleinen Plaza. Und wie wir bei der Post sind, schlägt's 12. Und es hat noch nicht ausgeschlagen. Da kommen uns die Schulkinder entgegen. Die Schule ist aus. Ein Geschrei. Sie treiben einen Esel vor sich her. Und welche spielen Jojo? Und der taubstumme Straßenfeger läuft fuchtelnd hinter ihnen her und schleift seinen Besen durch den Straßenstaub. Plötzlich Ruhe. Da gehen sie Schritt. Gehen auf Zehenspitzen sogar. Sie drücken sich an der Gendarmerie entlang. Aber jetzt sind sie vorbei und rennen los. Wir aber gehen die Straße hinauf. Der Straßenkehrer ist vor uns stehen geblieben. Er fuchtelt und röchelt uns an mit seinen sprachlos flatternden Lippen. Bettelt er? Nein, stehen lassen. Wir sehen ja den Leichenzug, der da kommt. Die Männer tragen den Sarg, die Frauen. Ach, das Geheul. Da ist die Kirche. Da sind sie verschwunden. Weiter. Die Kurve. An der Mairie vorbei. Was? 16:30? Stimmt doch nicht. Kann doch nicht stimmen. Steht. Steht, sagt ihr. Steht schon seit Mai. Darum. Kaputt ist die Uhr an der Mairie. Ach, darum. Darum 16:30. Warm heute, was? Schön warm. Heiß, sagt ihr? Zu heiß? Kommt bloß vom Gehen. Ist ja auch steil, ganz hübsch. Steil hier. Wartet, gleich wird's besser. Bei der Schule wird's besser, ich sag's dir. Bei der Schule ist immer Wind. Da. Sag ich's nicht. Kommt schon. Kommt doch nun, kommt doch. Für eine Minute kommt uns Préfet Dufour aus den Augen. Denn hinter der Schule macht die Straße eine Kehre und ist ein Stück nicht zu sehen. Aber da oben kommt er wieder zum Vorschein. Da oben muss er gleich kommen. Das hättet ihr sehen sollen. Die Rosa saß da, die Hure. Besoffen war sie, die Hure. Und hat mit dem Bettler geschmust. Weiter. Geht weiter, kommt. Nein, doch. Es macht nichts, die tun nichts. 16 sind's, immer die 16. Sie arbeiten oben im Steinbruch. Aber tun sie nichts. Die Soldaten. Die Soldaten sind doch dabei. Natürlich, die gehen jetzt zurück. Die gehen jetzt zurück zum Gefängnis. Die Soldaten sind doch dabei. Der da? Nein, nein, der nicht. Das ist der Doktor, der heimgeht. Könnt ihr denn die Tasche nicht sehen? Ich sag doch, es ist wirklich der Doktor. Was? Ja, mir wird auch warm. Zum zweiten Mal verschwindet Prefet, denn die Straße zieht sich jetzt hinter dem Hügel herum. Und wie er wieder in Sicht kommt auf der anderen Seite des Hügels, kann man ihn nicht mehr verstehen. Er ist schon zu weit entfernt. Erst wenn er da drüben ist, ganz auf der anderen Seite des Tals, wird man ihn wiederhören. Aber vorher muss er am Friedhof vorbei, beim Bäcker, auch beim Barbier. Aber er kommt, ganz bestimmt. Na, seid ihr noch da? Guckt ihr. Schön hier. Endlich etwas Wind. Die See ist jetzt auch zu sehen. Wo? Na, da doch, da. Er hätte nur mitkommen sollen. Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt ist es viel zu spät. Wenn ihr nicht fliegen könnt. Wer? Warst du das? Mach's vor. Ach. Du kannst doch nicht fliegen. Du bist doch... Guckt. Guckt auf den. Da ist doch... Der macht doch... Der fliegt. Fliegt eine Handbreit. 2 Meter. Fliegt richtig. Über das Dach. Fliegt an der Spinne vorbei. Richtig umfliegt das Netz. Steigt... Noch ein Stückchen, steigt, da, links, sag ich, links, greif zu, sag ich, links, links ist die Hand. 2 Hände haben sich dem Flieger aus der Höhe entgegengestreckt. Wer es ist, der ihn auffängt, ist nicht mehr zu erkennen. Der Salpeter ist durch die Wand geschlagen und hat das Gesicht zerstört. Nur die Hände sind übrig geblieben, der Flieger braucht nur zuzugreifen. Prefet Dufaux' Straße ist eine gemalte Straße. Dufaux ist einer von den zahllosen Naiven in Haiti, von den vielen Zöllnern Rousseau, den Sonntagsmalern, die es dort gibt, der berühmteste freilich unter denen, die leben. Und er hat mit 7 anderen, fast ebenso berühmten Sonntagsmalern vor 16 Jahren die Kathedrale der Heiligen Trinität in Port-au-Prince ausgemalt. Jeder hat sich eine Wand vorgenommen, einer die Apsis, einer den Chor, einer die Orgel. Eine unglaubliche Sache ist da entstanden, eine ungeheure Erzählung von einer Sicherheit im Ton, die einfach ratlos macht. Ich wusste nicht, dass Jesus bei der Taufe wie ein Boxer aussah und gleich daneben beim Abendmahl wie ein Sohn, ein Sohn aller seiner Jünger, wie der Kleine in einer Schulklasse. Und wussten Sie, dass Gottes Auge im Himmel über Golgatha zu sehen, wie das Wimpernauge einer Schlafpuppe guckte und dass dann die Engel bis in das Negerdorf hinuntergekommen sind, um den Herrn zur Himmelfahrt abzuholen? Jetzt wissen Sie es. Widerspruch ist nicht möglich. Naive malen nicht, was man sehen, schon gar nicht, was man sich ausdenken kann. Sie malen nur, was sie wissen, und wer es am sichersten weiß, malt am besten. Infolgedessen ist Prefet Dufaux' Straße im rechten Querschiff das schönste Bild der Kathedrale. Und obwohl sich nicht eine einzige biblische oder himmlische Figur auf der Straße blicken lässt und der Flieger über dem Dach eher wie ein Insekt aussieht als wie ein Engel, nur dass er einen Spitzbart hat, also gewiss weder ein Insekt noch ein Engel sein soll, ist es das Frömmste von allen. Der Salpeter an der Wand, der den Heiligen zerstört hat, nach dessen Händen der Flieger greift, hat nichts verderben können. Fromm, sag ich. Fromm ist das Bild, weil es wahr ist. Es enthält ganz Haiti. Die Schönheit, die Zartheit des Landes, seinen Witz. Die Schönheit, die Zartheit, den Witz seiner Leute. Alles geht, steht und ereignet sich auf dieser Straße. Ich bin in Jacmel gewesen und habe die Straße gesucht. Nicht zu finden. Keine von Prefet Dufaux' Straßen, und etwas anders als Straßen malte nicht, gibt es in Wirklichkeit. Keine kann es je geben, denn sie schrauben sich immer von derselben Plaza und immer am selben Postamt vorbei, an der Gendarmerie hin um unmögliche Bienenkorbhügel oder über das Meer oder Abgründe hinweg in den Himmel. Ein Trick, eine Masche, eine Botschaft, die stumm bleiben will. Falsch. Auch keine Botschaft. Einem Freund hat Präfet Defoe verraten, weshalb alle seine Straßen wie Riesenschlangen und Regenbögen sind. Er sucht nach einer Möglichkeit, einmal ein einziges Mal alle Häuser von Jacques Mel auf ein einziges Bild zu bekommen. Es geht nicht. Es glückt ihm nicht einmal mit den Häusern einer einzigen Straße. Denn er kann ja immer nur eine Straßenseite malen, wenn er die Front der Häuser zeigen will. Von hinten aber, sagt er, sehen alle gleich aus und überhaupt nicht wie Häuser. Also versetzt er sie, also malt er erst ein Stück von der rechten Straßenseite und dann ein Stück von der linken, dann wieder ein Stück von der rechten und das geht so hin und her, bis alle Häuser der Straße dem Betrachter des Bildes ihre Fassade zeigen. Das heißt Mühe mit der Wahrheit haben, das heißt fromm sein. Die Straße wird auf diese Weise natürlich so lang, dass Jacques Mel nicht mehr ausreicht. Die Hügel reichen nicht, die Berge hinter Jacques Mel nicht. Ohne Himmel kommt Préfet Defoe nicht aus. Das ist konsequent. Der Salpeterfleck an der Kirchenwand zur Heiligen Trinität handelte nur gerecht, als er die Hände des unbekannten Heiligen verschonte. Préfet Defoes Himmelsflieger muss aufgefangen werden. Ich habe die große Straße erst gegen Ende meiner Zeit in Haiti entdeckt. Aber als ich sie sah, wusste ich, du bist da. NDR 3, Abendstudio. Im Radiomuseum hörten Sie heute Gullivers Reise zu den Gleichgroßen, ein Feature von Ernst Schnabel aus dem Jahr 1966. Die Sprecher waren Joachim Notke, Hans Daniel, Günther Siebert und der Autor. Regie Wolfgang Schwade.